Glücklich wollen, schank jede Hoffnung raus. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Dem falschen Glück mein Erfahren, erfiel ich in das